Auf ihnen sind wichtige Gottheiten abgebildet, fuhr Venamun fort. Die karthagische Göttin Tanit oder die griechische Göttin Athene zum Beispiel. Aber an die glaube ich gar nicht. Ich glaube an die ägyptischen Gottheiten Amun, Osiris und Isis. Die Leute auf dem Markt haben mir alle möglichen großartigen Geschichten über diese Münzen erzählt, aber ich habe fast nichts verstanden, weil ich damals kaum ein Wort Phönizisch sprach. »Und wie kam es, dass Sie die Münzen irgendwann dann doch mochten?«, fragte Saponibal. »Nun, ich habe zwar nicht verstanden, was die Leute sagten, aber ich habe gesehen, was sie machten. Und mir ist aufgefallen, dass fast alle auf dem Markt diese Münzen unbedingt haben wollten. Ich habe Leute beobachtet, die Feigen für Münzen verkauften und andere, die riesige Wassermelonen für Münzen anboten. Oder Friseure, die für Münzen Haare schnitten und Ärzte, die für Münzen Krankheiten heilten. Ich habe sogar zwei Kriminelle gesehen, die einen Mann ermordeten, nur um ein paar Münzen zu ergattern.« »Bei Baal und Tanit«, entfuhr es Saponibal. »Ja, ja, das war furchtbar«, sagte Venamun. »Aber es hat mir etwas Wichtiges klargemacht. Auch wenn mir persönlich die Münzen egal sind, wenn ich welche habe, kann ich damit kaufen, was ich will. Stoffe von den indischen Händlern, Gewürze von den Arabern, Parfum von den Griechinnen und vergorene Fischsoße von den Karthagerinnen. Und seit ich das weiß, versuche ich, so viel wie möglich von diesem Geld zu scheffeln.« »Also muss ich gar nicht an das Geld glauben, um es benutzen zu können?«, überlegte Saponibal. »Ich muss nur daran glauben, dass andere Menschen dran glauben?« Damit hatte Saponibal das große Geheimnis des Geldes verstanden. Geld kann Menschen miteinander verbinden, selbst wenn sie aus völlig unterschiedlichen Gegenden der Welt stammen und weder dieselbe Sprache sprechen noch an dieselben Götter glauben. Sobald du siehst, wie sehr andere Menschen hinter Geld her sind, möchtest du auch welches haben. Dabei kannst du mit dem Geld selbst eigentlich gar nichts anfangen. Doch wenn du welches hast, kannst du andere Leute dazu bringen, dir etwas zu geben oder etwas für dich zu tun. Eigentlich besteht Geld nicht aus Gold, Papier, Kaurimuscheln oder elektronischen Informationen, sondern aus Vertrauen. Solange man darauf vertraut, dass andere Menschen Geld haben wollen, vertraut man auch dem Geld. Aber was würde passieren, wenn die Menschen irgendwann ihr Vertrauen ins Geld verlieren würden? Wenn Bauern sich weigern würden, Feigen gegen Geld zu verkaufen, Schuster sich weigern würden, Schuhe gegen Geld zu fertigen und Friseure sich weigern würden, Haare gegen Geld zu schneiden, dann würde das Geld auf einen Schlag seinen Wert verlieren und verschwinden. Stell dir vor, du merkst morgen früh nach dem Aufwachen, dass die Menschen ihr Vertrauen ins Geld verloren haben. Dann wäre all dein Erspartes plötzlich futsch, wertlos. Selbst mit einem Riesenhaufen Goldmünzen könntest du dir dann keine Schuhe mehr kaufen. Und auch wenn du 1 Milliarde Euro auf dem Konto hättest, du würdest keine einzige Feige mehr dafür bekommen.